eine musikalische Metapher des Amerikanischen. So wurde die dritte Sinfonie von Roy Harris aus dem Jahr 1938 gefeiert. Hier war sie zu hören in einem Konzertmitschnitt des New York Philharmonic, dirigiert 1985 von Leonard Bernstein. Ihm war das Werk aber auch als Komponist wichtig. Ebenso ließ sich Aaron Copland von Roy Harris anregen. Von Copland hören wir zum Abschluss dieses kurzen amerikanischen Abends noch eine Klavierimpression aus seiner späteren Zeit In Evening Air von 1966, gespielt von Leo Smith. Damit danke ich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Olaf Wilhelmer. Deutschlandradio Kultur Hörspiel. Wir wiederholen heute ein Hörspiel von Irmgard Männer, das sie vor 2 Jahren geschrieben hat. Es trägt den Titel Lichtbogen und das bezieht sich auf den Torbogen der Villa in einem sehr vornehmen Viertel, wohin die Heldin des Stücks aus der quirligen Innenstadt gezogen ist. Judith Lorenz, die Regisseurin von Lichtbogen, hat schon einige von Irmgard Männers Hörspielen und künstlerischen Features inszeniert und ein Gespür für ihre Art zu schreiben entwickelt. Irmgard Männer ist übrigens auch die Autorin unserer beliebten Wurfsendungen. Ihre Fähigkeit, mit ein paar Worten in kürzester Zeit Charaktere zu schaffen, ist auch in diesem Hörspiel lebendig. Prolog. Ich gehe an der Turmvilla vorbei, am amerikanischen Konsulat, durch die Doris-Day-Siedlung, unter den hohen Kiefern über den Graben zum Pool. Es regnet. Ich habe mir Gummistiefel gekauft, um besser durch den Regen gehen zu können. Mir kommt's vor, als wäre ich durch alles nur hindurchgegangen, als hätte ich gar nichts getan. Für meinen Weg suche ich mir immer neue Knoten und Schleifen. Ich gehe an den Baustellen entlang, an dem haushohen Plakat. Das zeigt, wie es hier bald mal aussehen wird, wenn Menschen mit Einkaufstüten in Händen über die neue Plaza schlendern. Ein Windstoß weht mir Regen ins Gesicht. Unter den Rädern des Kinderwagens knirscht der Sand. Ich schieb ihn weiter. Mein Kind hat runde Augen und lauscht unter seinem Regenschutz nach draußen. Alles glänzt. Meine Doppelgängerin, die mir auf dem Pferd entgegenkam. Man hätte die Zeit anhalten müssen. Ich will sie noch einmal sehen. Lichtbogen. Hörspiel von Irmgard Männer. Hey, ganz Hallo. Neues Outfit, Landlady, nicht schlecht. Ganz anders. Früher warst du... Dünner? Nee, greller. Greller und schneller. Ah. Wo wir vorher wohnten, waren die Straßen voller Menschen. Dann fanden wir das Haus. Ich legte meine Hand an den Torbogen des Gartens, bevor ich hineinging. Er war warm von der Herbstsonne. die Steine rissig, von vielen Wintern und Sommern durchzogen. Das Haus. Eine gediegene, in die Jahre gekommene Dame, ohne Bedürfnisse, in sich ruhend. Zweige der Weide drängten sich an die Fensterscheiben und wuchsen in die Ritzen der Rollladenkästen. Im Garten Moos statt Rasen und Krüppelkoniferen, die heute kein Mensch mehr pflanzt. Wenn man den Kopf nach hinten lehnt, ein Blätterdach von Linde und Ahorn. Moltke schreibt, mit Leuten wie mir verhielte es sich wie beim blinden Kuhspielen. Es sei, als habe man uns mit verbundenen Augen im Kreise gedreht und losgelassen. Mit verbundenen Augen im Kreise gedreht. Er schrieb das 1940 an seine Frau. Ich hatte ihn zum Essen getroffen. Mit verbundenen Augen im Kreise gedreht. Das ist ein Irrtum. Ich bin Flieger. Ich verliere die Orientierung nicht. Wir werden irgendwann die Fensterläden renovieren müssen. Zwischen den Umzugskartons liegt unsere Matratze. Von der Decke hängt eine Glühbirne. Wir trinken Pulverkaffee. Draußen laufen Eichhörnchen auf unsichtbaren Zweigen durch die Luft. Ein Trupp Häher durchstreift die Büsche und aus der Fichte kommt ein sattes Gurren. Immer das Gleiche. Unsere zukünftigen Kinder werden auf den Torbogen klettern, Lieder singen und die Häher mit Kastanien bewerfen. Ach Gott, wer ist das jetzt? Anton stellt den Kaffee aufs Fensterbrett. Klar, Georg AG. Im Ernst? Was denn? Nein, weiß ich nicht. Ja, wir schauen uns das gleich an. Bis dann. Gehack hat Insolvenz angemeldet. Meine Firma? Ich war vorgestern noch da. Ja, schau mal ins Netz. Ach, Blödsinn. Wir hatten leichte östliche Winde in 4000 Meter Höhe. Leichte westliche über 4500 Meter. So konnten Hin- und Rückflug mit dem Wind erfolgen. Für den Höhenflug hatten wir neue, noch kaum erprobte Atmungsgeräte. Trotz der Startschwierigkeiten einiger Maschinen verschob ich den Abflug nicht. Denn für Nachmittag hatte unser Meteorologe vor Gewittern gewarnt. Tatsächlich brach, kurz nachdem alle heimgekehrt waren, ein Unwetter aus, das für das fliegende Geschwader eine Katastrophe bedeutet hätte. Mascha? Rosa, ey, du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist. Wir haben das alle aus den Medien erfahren. Das Chefbüro ist leer. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Nicht mal die persönlichen Assistenten haben was geahnt. Naja, angeblich. Und über die Privatnummern erreichen wir auch keinen. Ja! An die Stapel! Aber Presse ist hier. Also setz dich ins Auto und komm. Ich habe Urlaub und sitze zwischen Umzugskartons. Du hast keinen Urlaub, meine Beste. Du hast keinen Job mehr. Also schwing die Hufe und komm. Nö. Tschüss. Ach, Anton. Mit deiner Qualifikation findest du doch eh was Besseres. Naja. Passt doch. Wenn ich weg bin, packst du hier die Umzugskisten aus. Ganz in Ruhe. Punkt 10 erhoben wir uns vom Boden. Wir waren 3 Führungsmaschinen, uns folgten die 3 Staffeln mit 19 Großkampfflugzeugen. Jedes mit 3 Mann Besatzung, 200 Kilogramm Bomben und 3 Maschinengewehren. Bei Seebrügge war das Geschwader bereits dicht geschlossen. Um 13 Uhr erreichen wir London. Wo wir vorher gewohnt haben, war alles in Bewegung. Autos, Radfahrer, LKWs, Fußgänger, Busse, kleine Kinder, Hunde. Kofferzieher, die aus der U-Bahn kommen und nach dem Weg fragen, in immer anderen Sprachen. Nach Hostels, Cafés und Shops. Hier ist es so. Eichen, Hortensien, in ihren Rhythmus versunkene Jogger. Leute mit Hunden. Von Weitem jemand, der vom Auto zum Gartentor geht. Vom Gartentor zum Auto, um die Ecke in eine Seitenstraße verschwindet. Jugendliche am Park schwänzen die Schule. Naja, eher selten. Und ich. We invite you now to join with the President of the United States. Dulles was my Secretary of State. Lucius D. Clay, General Clay. My second chief of staff. Both of them have an allay. So, Dulles and Clay have an allay. Harry S. Truman has a Straße. Denken Sie da rein, der Komfort, der Karneval. Mein Mann trug ein Damenkostüm, Chanel, Größe 52. Im Auswärtigen Amt, ja. Hier wäre das nicht denkbar, meine Liebe. Tja, die Amerikaner gingen, mir kamen. Nicht freiwillig, aber mir kamen in der Hauptstadt. An den Schattenjachten habe ich mich gewöhnt. Das ist kein Problem. Mein Mann ist ja verstorben. Et Herz. Es tut mir leid. Ja, da kommt Pittchen. Auch und falls Sie ein Mädchen brauchen, meine Liebe, sagen Sie mir Bescheid, ja? Hallo Rosa, also alle nehmen schon mal die Stellung ein, um noch an die Gehälter ranzukommen, bevor unser lieben Chefs ihr Geld woanders parken oder der Insolvenzverwalter das tut. Wir treffen uns heute Abend bei Good Fries. Denk bitte dran, dass du die Einzige bist mit so einer wahnsinnigen Rechtsschutzversicherung. Rosa, wir brauchen dich. Du kommst doch, oder? An jedem Punkt des Hauses sieht es anders aus und etwas anderes ist möglich. Ich verrücke den Tisch und das Bett und suche nach dem besten Blick. Sie sind alle schön. Auf den Kirschbaum, den Wein. In den Kisten finde ich meine Studienunterlagen und einen Kindereierbecher mit meinem Namen. Kennen Sie die Wimpern von Helmut Kohl? Nee. Sie sind eine andere Generation. Aber Dr. Kohls Wimpern, oh, bitte, jetzt sitzt. Komm. Also, dem Dr. Kohl seine Wimpern, die sind ungewöhnlich lang, schwarz und dicht. Na ja? Ja, da achten Sie mal drauf. Manchmal wird ja noch über ihn berichtet. Ach, wissen Sie, in Bonn haben mir viele Empfänge gegeben. Viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bewegten sich auf unserem Rasen. Wirklich? Und? Ist da draußen jetzt was Spezielles los? Letzte Woche gab es einen Banküberfall. Wer überfällt eine Bank? Nur Vollidioten. Mit Geiselnahme. Vielleicht hast du Immobilienhändler. Oder Lebensmittelspekulanten. Waffenhändler wohnen bestimmt bei dir. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder Bankenskandal. Bankenskandal. Ja. Das sind die Leute, die dafür gesorgt haben, dass es in den Schultoiletten dieser Stadt kein Klopapier gibt. Dass die Krankenhäuser verkeimen und dass es insgesamt mehr Wartende als Sitzplätze gibt. Verstehst du? Woran erkenne ich die? Ich muss das Gartentor mal ölen. Jemand wie ich findet sowieso wieder einen guten Job. Durcheinander fliegend und vielfach kreisend, warfen wir in aller Ruhe Bomben ab. Die Mehrzahl fiel in die Docks und Lagerhäuser der City. Getroffen wurden außerdem ein Bahnhof und eine Themsebrücke. Unsere Flugzeuge bewarfen London mit 4.400 Kilogramm Bomben. Die abgeworfenen Bomben töteten 145 Menschen, verletzten 382 und richteten einen materiellen Schaden von 126.000 Pfund Sterling an. Nach dem Abwurf schloss sich unser Geschwader wieder. Die erleichterten Maschinen stiegen so gut, dass die feindlichen Verfolger bald aufgaben. In glattem Flug erreichten wir den Heimathafen. Würden Sie das orientierungslos nennen? Wir müssen hier ein paar Arbeitstage mehr veranschlagen. Das heißt, ich werde... Warte. Am 20. werde ich dann wiederkommen. Was macht das Haus? Das Haus. Das Haus. Ich vergleiche Vorgärten, Fassaden, Hauseingänge. Nachts schaue ich in die Fenster. Wie die Lüster an den Decken hängen, mit ihrer Masse oder der Pracht von Kristall. Bei bestimmten Häusern fangen die Jalousien an zu schnurren, sobald es dämmert. Bei einigen sind die Fenster vergittert, sogar im ersten Stock. Ich kenne jetzt die Bewegungsmelder, die mich mit Licht überfluten, wenn ich auf dem Gehsteig vorbeigehe. Ich kann nicht sagen, dass ich etwas suche. Auf der weiten Fläche eines Sees schlägt der Blitz in den Kopf des einzelnen Schwimmers. Hier gibt es keinen See, nur ein paar Tümpel. Das Etwas sammelt sich in den Häusern. Wenn ein Kopf durch sowas gefährdet ist, dann meiner. Okay. Dulles and Clay have an allee. Harry S. Truman has a Straße. John F. Kennedy has a Platz, a Museum, and a kindergarten. Franklin has a clinic. Have you ever heard of an Eisenhower Allee? An Eisenhower Platz? Nabend, Frau Rosa. Ist da ein Leben? Das lasse ich mir gefallen. Mitten in der Nacht unterwegs. Ja, wenn man so jung ist wie Sie. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Harry S. Truman has a Straße. John F. Kennedy has a Platz, a Museum, and a Kindergarten. Huhu, Rosa, du, ich schaff das heute nicht. Mensch, ich hoffe bloß, dass das bei euch nicht so läuft wie bei meinen Freunden. Du, ich überleg noch, ob ich die mal besuchen soll. Da haben die schon Zäune gezogen, ein Haus eingerichtet, einen Hund gekauft und sich wieder getrennt. Also pass bloß auf. Nein, im Ernst. In Bonn mussten wir mit den Personenschützern um diesen schrecklichen Vorsichtsmaßnahmen leben. Und woher kamen die Terroristen von hier? Das Östlichste für uns damals, meine liebe Watschajkowski in der Philharmonie. Aber dann war es hier eigentlich doch sehr angenehm. Nur einmal der Fluch und Farbei an das Haus da vorne. Warum das? Och, Liebchen, da fragen Sie mich was. Afghanistan. Da wohnte jedenfalls auch einer vom Auswärtigen Amt. Ah. Alles passé. Fittchen, komm. An der Turmvilla sowas wie Flügel schlagen. Flipflops. Das sind Flipflops. Die Frau kommt die Treppe runter. Blauer Sack in der Hand. Bei der Kälte Flipflops. Was sie sonst anhat, ist auch nicht besser. Ein Fähnchen. Erinnerung an eine Reise? Mülltonne auf, Sack rein. Stockt. Ein Impuls zu mir. Auch ich stocke, aber irgendwie langsam. Die Haustür geht ein Stück auf. Keiner zu sehen. Die Frau ist schon wieder auf der Treppe nach oben. Ein ausgefranster Zopf zwischen den Schulterblättern. Und die Tür klappt zu. Rosa? Rosa? Ja? Hör mal, wir haben uns vertrösten lassen wie die Idioten. Seit der blöden Insolvenz sind 4 Monate vergangen. So lang ist das her? Wir haben nichts von unserem Geld gesehen. Und die gründen einfach eine neue Firma. Jetzt reicht's, oder? Weil du hast doch unter Garantie noch einen besonderen Anspruch auf Schwangerschaft, irgendwas, wie nennt man denn das? Ich wusste doch da selbst noch nicht mehr, dass ich schwanger war. Na und? Schwangere kann man nicht entlassen oder insolvieren. Schaltest du dich heute mal auf Skype dazu? Wir beraten nochmal. Machst du eigentlich noch was vor der Geburt? Freelancing oder so? Dies und das. Hier im Gang stehen noch Umzugskisten. Spazieren. Joggen? Nein, spazieren. Und renovieren? Nein, nicht alleine. Anton hat noch viele Verträge. Und Geburtsvorbereitung. Atmen, atmen, atmen. Stricken lernen. Sehr witzig. You can't find my name on the city map. No Platz, no Garten. For old Ike, little old me. For old Ike, little old me. Am 14. Juni 1917 legte der deutsche Kaiser Hans Ulrich von Trotha und mir für den London-Einsatz den Orden Pour le Mérite um den Hals. Auf dem Flug zurück zur Front stürzte unser Flugzeug ab. Von Trotha starb. Ich verlor mein Bein. How can I explain those raindrops when there is no rain? It's magic. Organisation beim kirgisischen Partner noch unklar. Von meinem Hotel Blick aufs Gebirge. Wäre lieber bei dir. Gleich in Besprechung. Das Kind hatte Schluck auf, hohe Frequenz, Tickern im Bauch. Habe bei der Ärztin angerufen, alles ganz normal, nachts einsam ohne dich. A task is important or unimportant, urgent or not urgent. Important and urgent tasks are done immediately. Unimportant and not urgent tasks are dropped. This is called the Eisenhower method. ...1928 nahm ich an der ersten Atlantiküberquerung durch ein Luftschiff teil. In der Zeit war ich als Ministerialdirigent leitend in der deutschen Luftfahrt tätig und Gegner der Luftschifffahrt. Der Kommandant Dr. Eckener hatte mir einen der Plätze angeboten. Er gedachte, mich auf seine Seite zu holen. Bei 46 Mann Besatzung transportierte das Graf Zeppelin LZ-127... lediglich 20 Passagiere. Ich gehe an Antons Weltkarte mit den farbigen Stecknadeln vorbei nach oben. In der Mitte des großen Zimmers steht unser Raumsparbett. Die Dachstuben, in denen unsere zukünftigen Kinder wohnen werden, sind staubig und leer. Am Fenster die Dunkelheit. Überall erregte das Luftschiff Staunen und Jubel. Graf Zeppelin LZ-127 war 250 Meter lang, enthielt 26.000 Kubikmeter Brenngas und 15.000 Kilogramm Benzin. Bei Madeira ließen wir das Festland hinter uns und begaben uns auf den Ozean. Rosa, sag mal, du kennst doch die Leute bei der MAPFBAG. Die machen nämlich ein Assessment Center und ich bin eingeladen nach Barcelona. Oh mein Gott. Wenn das klappt, dann hat sich unsere Pleite echt gelohnt. So, und jetzt muss ich rausfinden, was für Tests sie bei den Einstellungen machen. Ruf mich an. Ich bin's nochmal. Die sagte am Telefon gerade was von Helikopter-View-Test. Was zum Teufel ist das? Hast du das schon gemacht? Kannst du mich mal zurückrufen? Bitte, bitte. Die Weiden am Pool sehen aus wie strähnige Perücken. Sie warten auf einen passenden Riesenkopf. In der einen sitzt ein grüner Specht und schaut mich an. Auch er ist riesig. Außer ihm und mir kein Wesen zu sehen. Das Kind streicht von innen über meinen Bauch. Nachts, wenn auch der letzte meiner Schachgegner aufgegeben hatte, saß ich beim gleichförmigen Ton der vier Maybach-Motoren allein im Salon. Für einen Flugzeugpiloten ist die Fahrt des Luftschiffes gemächlich. Aus der Höhe waren die Schaumkronen des Ozeans deutlich zu erkennen. Sie liefen uns entgegen. Aus der Nachmittagsvorstellung des Kinos komme ich ins Licht. Nur 5 Plätze besetzt, Durchschnittsalter 70 Jahre, Samtsessel und roter Vorhang. Geblendet gehe ich an den Geschäften der Ziegelhaussiedlung vorbei. Dem Salon Renate mit Trockenhauben und Metallgelenken und der Pediküre Erika. Ja, man hält auf sich. Oder geht unter, meine Liebe. Außerdem haben wir das alle auf Optimisten-Seelen gelernt, ne? Wie bitte? Oh, jetzt habe ich Sie verwirrt. Wissen Sie, anmutige Frauchen wie Sie haben meinem Mann immer gefallen. Oh, wir haben so viele Empfänge gegeben damals. Sektempfänge und Cocktailempfänge mit Häppchen. Also ja, ich muss dann auch mal weiter. Ja, ja. Ja, wiedersehen. Komm, bitte. Auf Optimisten-Seelen gelernt. Important or unimportant, urgent or not urgent, you just have to decide. Try it. It works. It's used all over the world, the Eisenhower method. Die Türme der Villa im Vorbeigehen. Und dann? Auf einmal ein Gesicht hinter der Scheibe. Dunkle Schatten. Der Blick bohrt sich in mich. Ich schaue weg. Was für ein Blick. Sie hat mich erschreckt. Es war die Frau mit den Flipflops. Rosa! Ich hab die Zusage, ich gehe nach Barcelona. Ich gehe an Außenseiten entlang. Gebe kaum Widerstand. Werde windschlüpfrig. Weiß nicht, ob überhaupt noch Wirkung von mir ausgeht. Wohin trage ich das Kind, wenn es da ist? Haben wir nicht alle auf Optimisten-Seelen gelernt? Nein, verdammt, ich nicht. Ich war nie beim Karneval. Nie bei der Pediküre, nie bei der Maniküre und auch bei keinem Charity-Event. Vielleicht ist es so, wenn man draußen ist. Dann geht man an Pfühlen mit Weiden entlang, hört auf Schritte und sieht Augen hinter Glas. Mascha? Mit ihren Events? Ist die drin? Anton, der immer irgendwo auf der Welt Prozesse optimiert? Drin? Oder nicht? Am Morgen des dritten Tages baute sich eine schwere Wetterfront vor uns auf. Hagel und Wetterleuchten. Eine Böe warf das Graf Zeppelin 127 LZ um 150 Meter in die Höhe und drückte dabei den Bug nach unten. Das Luftschiff stellte sich um 15 Grad schräg. Unter den Mitreisenden gab es Aufregung, als Tische, Stühle durcheinander fielen und das Frühstücksporzellan auf dem Fußboden zerbrach. Die rechte Stabilisierungsflosse war von unten her geplatzt und die Stoffbespannung schlug in Fetzen um die Träger und das Steuer. Weder in Höhen noch in Seitenrichtung gehorchte das Schiff dem Ruder noch so, wie es sollte. Auf halber Strecke zwischen Afrika und Amerika befanden wir uns in kaum manövrierfähigem Zustand über dem Ozean. Mit ausgestreckter Hand gehe ich im Dunkeln durch das Haus, in den Fingern die Berührung erwartend. Sie kommt immer später, als ich denke, und an einer anderen Stelle. Ich taste über Wände. Die Geräusche der Lichtschalter, der Türriegel, der Dielen sind fremd. Das Haus hat mich nicht aufgenommen. Umzugskisten stehen da, Glühbirnen hängen. Ich mach den Fernseher an und wieder aus. Das Kind bewegt sich langsam in meinem Bauch. Kommt mir vor, als könne ich mühelos aus allem rausgleiten. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. Sie kommen doch zu unserem NATO-Bazar. It was my personal method. Drüben in der Einfahrt steht einer. Jeans, Kapuzenjacke, verrenkt sich irgendwie. Vielleicht Musik im Ohr. Schaut hier rüber. Sieht er mich? Ich gehe jetzt raus und frage ihn, ob ich ihm behilflich sein kann. Wenn hier schon mal jemand vor der Tür steht, der unter 80 ist. Da hinten kommt ein Mann mit einem großen Hund. Ich bin nicht allein. Der in der Einfahrt fängt an, auf der Stelle zu federn. Wie ein Sportler, ist aber keiner, das sehe ich. Rennt los. Stopp! Das Auto. Er rennt in das Auto. Der Sturm schlug Fetzen um das Rudersegment. Auf dem Asphalt. Die flache Hand auf dem Boden. Vor dem Gesicht. Ein Schläfer. Als ich klein war, bin ich mit einer Hand voller Salzstangen gestürzt. Hab sie nicht losgelassen. Als sie brachen, klang es genauso. Ein trockenes Geräusch. Der Fahrer steigt aus. Schaut auf ihn am Boden. Dann zu mir. Macht den Mund auf. Sagt nichts. Lässt sich an seinem Auto runtergleiten, bis er sitzt, mit dem Rücken am Rad, breitbeinig, in seinem Anzug. Das Luftschiff war eine technische Sackgasse. Wir befanden uns auf dem Ozean. A single tool to solve every problem you'll ever have to face. Have you ever heard of the Eisenhower method? Es war das einzige Auto weit und breit. Ich hab's gesehen. Aber der schaut einfach in die andere Richtung und rennt. Ziehe meine Jacke aus und lege sie über ihn. Nehme die Hand. Weich und nachgiebig. Sein Gesicht wird vom Autolicht angestrahlt. Es ist glatt. Kein Anflug von Bart unter der dunklen Haut. Atme ein, aus, ein, aus. Atme weiter, ganz ruhig. Atme, warum bist du gerannt? Atme, warum hast du nicht aufgepasst? Atme. Die Sirenen kommen näher. Und Licht. Ich schaue hoch und in das Gesicht eines schwarzen Hundes. Er stellt die Ohren auf und lächelt mich an. Hallo, ich bin's, Mascha. Ich hoffe, dein Bauch wächst einem großen Erfolg entgegen. Mir ist langweilig. Rufst du mich mal an? Es galt jetzt, die im Winde peitschenden Stofffetzen zu entfernen und das Steuer zu sichern. Freiwillige stiegen ins Gerüst der Stabilisierungsflosse. Einer von ihnen war Dr. Eckeners Sohn Knut, der an einer seltenen Herzkrankheit litt. Diese Leute erbrachten erstaunliche Kletterleistungen. Rittlings arbeiteten sie auf den offenen Trägern über dem Ozean und befestigten als Ersatz für die zerstörte Verkleidung Wolldecken aus den Passagierkabinen. Vom Fahrtwind und den flatternden Stoffen wurden sie stark gefährdet. Bin wieder online. Netzausfall. Schließt du schon? Wie geht's dem Bäuchlein? Anton, hier gab es Unfall vor der Tür. Ach, scheiße, ich kann nicht meine Finger. Die Steine des Torbogens sind kalt. Ich habe nicht gefragt, wohin sie ihn bringen. Nichts gemacht, was irgendeine Art Erste Hilfe gewesen wäre. Das Auto hat ihn auf die Straße geworfen. Mascha? In die perfekte, Mascha? Stabile Seitenlage. Bist du da? Jetzt ruf doch mal zurück. Durch den Gang des Graf Zeppelin 127 LZ lief der Regen unablässig bis in die Führerkabine. Der Kommandant und seine Offiziere warteten im Wasser. Ich erwartete, dass Dr. Eckener mich um technischen Rat bitten würde. Doch sprach er über meine Frau. Das schmale Gesicht der Frau Braburg, sagte er, habe er bewundert. Wie ruhig sie gewesen sei, als das gewaltige Luftschiff in Friedrichshafen von den Seilen gelassen wurde. Und man habe doch nicht gewusst, was in ihrem Inneren sich abspielte. Ich selbst hatte Lotte in der Menschenmenge gar nicht gesehen. Kalter Krieger. They call me Kalter Krieger. This country wouldn't exist as it is now if it had not been for our constancy during the Cold War. The Cold War was tough to get through. I can tell you that. Ich muss raus. Stell mich dahin, wo er stand. In die Einfahrt. Von hier der Durchblick. Eine Art Luftkorridor zur Turmvilla. Von ihrer Gartenseite. Er hatte diese Art Haar. Und das Dunkle. Und die Züge der Frau. Die Frau mit den Flipflops. Dr. Eckener hatte seine gesamte Existenz in den Dienst des Luftschiffs gestellt. Ich dagegen hatte im Weltkrieg Luftschiffe kennen, aber nicht schätzen gelernt. Zunächst schienen sie überlegen, da Geschosse mit ihren kleinen Löchern kaum Wirkung in den Kammern hinterließen. Bis die Engländer auf die Idee kamen, mit Leuchtspur zu schießen und ein Luftschiff nach dem anderen brennend zu Boden ging. Das Luftschiff ist schwerfällig. Anfällig. Technisch eine Sackgasse. Eckener kannte meine Meinung. Mascha, ich spreche dir jetzt was auf die Box. Du musst nämlich wissen, wo ich bin. Ich steige jetzt in den Garten an der Turmvilla ein. Ich habe eine Idee. Ich muss da jemanden suchen. Von hinten über die Mauer. Das erkläre ich dir dann. Warte mal. Bin auf dem Rasen gelandet. Wenn jetzt das Flutlicht angeht oder der Alarm, dann passiert mir nichts. Bin ja Nachbarin und schwanger. Außerdem unter Schock. Durch einen soeben erlebten Unfall. Das erkläre ich dir dann noch. Das Licht am Erker. Von wem? Hinter der Hecke, da muss ein Pool sein. Da schwimmt einer. Ich höre den doch. Und da oben, auf dem Balkon, da ist sie. Die Frau mit den Flipflops. Es scheint, als hätte sie gewartet. Die Straßenschluchten New Yorks waren voller Menschen, die zu uns hochriefen, winkten, ihre Hüte schwenkten. Auch später, als wir in offenen Wagen durch Manhattan gefahren wurden, säumten sie die Straßen. Dr. Eckner wurde von Präsident Hoover empfangen. Die Amerikaner waren zukunftsgläubig, pragmatisch. Graf Zeppelin war eine Reparationsleistung Deutschlands an die USA. Diese aber nahmen es als ein großartiges Geschenk an. Es ging nicht um Luftfahrt, sondern um die Geschicke der internationalen Gemeinschaft, um Völkerverbindung. Es war die Rede von Freundschaft zwischen Deutschland und Amerika, den alten Gegnern. Sie legt die Hand vor den Mund, zeigt zum Pool. Ah, okay, ich verstehe. Der Schwimmer, der darf nichts merken. Was mache ich denn jetzt? Keine Leiter, kein Seil. Ah, Tücher verknoten. Verstehst du mich, Frau da oben? So, Knoten, Knoten, Betttücher. Wo ist sie hin? Da tauchen ihre Füße auf, da oben. In Flipflops. Die will runterklettern, am Fallrohr runter. Das geht nicht gut. Nein, du stürzt ab, das macht Krach. Der hört dich, der da schwimmt. Der Schwimmer. Kommt er? Nein, er schwimmt weiter. Gut, sie fällt. Nein, springt. Zieht mich am Arm. Ach so, ein Kiesbeet. Zieht mich um das Kiesbeet rum. Kein Geräusch. Ich kralle mich in sie. Wir rennen. Sie schnell, aber ich wie ein Kalb, ungeschickt. Mit meinem Bauch. Zu langsam. Da falle ich. Auf, weiter. Über den Zaun zur Straße. Hey, Rosa, das ist ja bescheuert. Jetzt bist du wieder nicht da. Was wolltest du mir auf die Box sprechen? Da war nur so ein komischer Krach. No, no, Rosa. Police. I am Rosa. And you? No police, please. No police. Sie hat sich in die Lücke zwischen die letzten Umzugskartons auf den Boden gesetzt. Will nicht aufs Sofa. Blutet an der Hand und an der Hüfte. Nur Schramm, glaube ich. Was sie da anhat, ist ein fadenscheiniger Fetzen. Und ihre Flipflops? Wo sind die geblieben? No police. Wie dünn sie ist. Alles, was ich ihr von mir geben kann, ist viel zu groß. Sie weint, isst, weint, spült Brot und Kekse mit Kamillentee und Tränen runter. Hoffentlich geht es gut. Habe soeben den Senior Controller von IBM Kirgis vernichtend beim Kickern geschlagen. 9-2. Häufig hatte ich Bewerber für die Luftfahrt zu testen. Insbesondere die für Piloten entscheidende Fähigkeit zu raschen Entscheidungen unter extremem Druck. 1932 war Dr. Eckener als Nachfolger für Hindenburg vorgesehen. Doch als dieser sich zu einer zweiten Amtszeit entschloss, zog Dr. Eckener seine Bewerbung um das Amt des Reichspräsidenten zurück. Eine falsche Entscheidung. Hier hätte er etwas bewegen können. Und unter Hindenburg kam Hitler. Andere Leute sind dahin gespült worden, wo ich früher wohnte. Leute sind in die Straßen gequollen. Dänen, Iren und Chinesen haben die Häuserzüge gekauft. Wo wir vorher gewohnt haben, sind die Gehsteige voller Menschen. Alles in Bewegung. Kofferzieher, die aus der U-Bahn kommen und nach dem Weg fragen. Dann haben wir das Haus gefunden. Die Sachen von Anton und mir breiten sich langsam im Haus aus. Mein Bauch zieht sich zusammen. Wird hart und wieder weich und ruhig. Die Frau, die Suri heißt, so viel weiß ich jetzt, liegt in Antons Bademantel und eine Decke gewickelt zwischen den Umzugskartons und schläft. Oh, Police. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. explain those raindrops when there is no rain. Hallo Rosa, ich bin's, Marsha. Von Singapur kriege ich nichts mit, echt nicht. Bin nur in Verhandlung. Krall mich mit meinen Fingernägeln am Stuhl fest, damit ich das aushalte. Ich kämpfe wie eine Löwin. Abends Hotel, Minibar. Echt jetzt. Blick aus dem Fenster und ab ins Bett. Ich habe mich beim Pitchen vorgedrängt. Ich bin fast die einzige Frau. Und es sieht so aus, als wäre ich diejenige, die den Auftrag an Land zieht. Wie geht's der kleinen Familie? Ich schiebe meinen Sohn über den Graben zum Pfuhl. Er hat die Augen geöffnet. Staunt er über die Blätter der Bäume oder über den Krach? An der ersten Baustelle, den Metropolitan Gardens, liegt der Stacheldraht noch in Spiralen auf der Mauer. Aus schwarzen Augen schauen die Kasernen auf einen Scheiterhaufen von Holz. Betten und Spinde liegen da aufgetürmt. Zuerst wurden sie von den deutschen Soldaten und von den amerikanischen benutzt. An der zweiten Baustelle, dem Headquarter Urban Village, pumpt man Beton in ein Becken. Hier sollen mal echte Schwäne durch eine Mall schwimmen. Die dritte Baustelle heißt Reverie. Leben im Augenblick. Für junge Familien. Dafür wurde nur etwas Wald gerodet. Plan für die letzten Arbeiten steht. Paris schließe ich schneller ab als gedacht. Habe es heute angekündigt. Versteht keiner. Macht keiner. Auch die Frauen nicht. Elternzeit? 3 Monate? Da können sie auch gleich kündigen. Manchmal blinkt eine Lampe auf dem Pfeiler der Turmvilla. Das Tor gleitet auf und der Wagen des Botschafters heraus. Die Scheiben sind getönt. Kein Gesicht zu sehen. 15 Monate war Suri in der Turmvilla. Der einzige Weg nach draußen war der zum Mülleimer und wieder zurück. Unter Aufsicht. Der Botschafter persönlich wog in der Küche die Zutaten ab, damit sie beim Kochen nichts davon essen konnte. Sie schlief auf dem Boden, in dem fadenscheinigen Kleid, in dem sie 15 Monate zuvor eingereist war. Wog noch 35 Kilo und hatte TBC. Kein Verlies, keine Ketten. Nur ein Vertrag und Schulden. Die deutsche Polizei, sagte er ihr, würde Frauen wie sie vergewaltigen und verschwinden lassen. Er sei gut mit der Polizei bekannt. Der Mann ohne Gesicht. Als Diplomat genießt er Immunität. Eine Gerichtsverhandlung wird es nicht geben. No police. Passen Sie auf mit den Hausmädchen, die haben einen reinen Kopf. Und auch die Kindermädchen. Passen Sie auf. Kümmern Sie sich lieber selber drum. Ja, mach ich. Och, war ein Leckerchen, das Kleine. Hören Sie mal, wie geht's Ihnen? Schillers Jocke kann ich noch auswendig. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm. Aus Lehm. Gebrannt? Warten Sie. Ich habe hier den Zettel. Meine Liebe, haben Sie sowas schon mal gehört? Mein Sohn meint, da hätte ich ein schöneres Leben. Residenz Florida. Hier, Florida. Wie wird das? Florida? Ja. Darf ich? Ja, bitte. Residencia Florida. Seniorenperle an der Baltischen See. Aber Sie sind hier zu Hause. Tja, wie schön. Welche Stadt? Bad Judesberg. Ist ja auch real, ist ja auch nicht mehr das, was das mal war. Ja, wie komme ich denn rein? Der Schlüssel hängt Ihnen um den Hals. An der Kette. Ach, wie praktisch. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, meine Liebe. Florida. Komm, bitte. Komm. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Hab heute Nacht gegoogelt. In unserem Haus wohnte früher ein Fliegerass aus dem Ersten Weltkrieg. Hat ein Bein verloren. Ein paar Häuser weiter, in der Nummer 8, einer, der an der Wannsee-Konferenz teilgenommen hat. Was macht man in so einem Fall? Das Haus ausräuchern? Feng Shui? Oder gleich ausziehen? Nichts davon. Bin jetzt in der Rue Saint-Urbain beim Sushi. Lande übermorgen um 20 Uhr. Bin um 9 bei dir. Knuddel das Bübchen. Am alten Kino werden die Plakate ausgewechselt. Ich gehe an der Pediküre Erika vorbei zum Salon Renate. Er ist immer noch so. Salon Renate ist jetzt aber ein Café und die Trockenhauben als Lampen über den Tischen sind sehr hübsch. Seit 1917 gehe ich auf einem lebenden und einem toten Bein. Seit dem Absturz kenne ich mich in beiden Ressorts aus. Von Trotha, Moltke. Die Toten sind immer da. Lotte. Sagt nichts. Hat sich nie eingemischt. Das schmale Gesicht Lottes. Ruhig wie immer. Das schmale Gesicht der Frau Braburg, sagte Dr. Eckner auf dem Graf Zeppelin. Wir standen mit den Füßen im Wasser und schauten in den Sturm. Während sein Sohn in den Takelagen über dem Ozean arbeitete, ohne abzustürzen. Ein Lichtbogen ist ein Energieübersprung. Es muss sich gerade alles in einer bestimmten Entfernung an der richtigen Stelle befinden, dann springt die Energie über und dann kommt eine Erhellung zustande. Die Erhellung nicht immer. Es stimmt. Sie hatte ein schmales Gesicht. Lotte sagt nichts. Sie ist auch tot. Suris Aufenthaltserlaubnis war an ihr Arbeitsverhältnis gekoppelt. So wurde das genannt. Arbeit. Frauen von einer Beratungsstelle haben noch versucht, ihr eine Aufenthaltserlaubnis zu verschaffen. Als Härtefall. Aber im Bescheid stand unverzügliche Ausreise. Und schon war sie weg. Ihr Sohn ist noch nicht transportfähig, aber sein Schädelbruch heilt gut. Als ich in der Nacht auf ihn zuging, hatte er seine Mutter schon fast gefunden. Ihr Handy war tot, die Überweisungen waren ausgeblieben und er auf der Suche. Er wird nach London zurückkehren, wo er arbeitet. Daher die falsche Richtung im Verkehr. Vor dem Haus neben der Turmvilla steht ein schwarzer Porsche mit dem Kennzeichen B-AD. Bad. Dahinter ein Maserati mit dem Kennzeichen B-UY. Boy. Bald soll hier ein Rapper einziehen. Als erstes haben seine Bauleute den Torbogen abgebrochen. Er braucht Tiefgaragen. Oh, zarte Sehnsucht, süßes Hoffen, der ersten Liebe, goldene Zeit. Das Auge sieht den Himmel offen, es schwelcht das Herz in Seligkeit. Der Botschafter hat versucht, bei der Agentur, die ihm Suri vermittelt hat, wieder eine Haushaltshilfe zu bekommen. Moltke schreibt, mit Leuten wie mir verhielte es sich wie beim Blinde-Kuh-Spielen. Es sei, als habe man uns mit verbundenen Augen im Kreise gedreht und losgelassen. Er schrieb es 1940. 1942 wurde ich wegen politischer Unzuverlässigkeit aller Ämter enthoben. 1945 wurde Moltke zum Tode verurteilt und im Plötzensee hingerichtet. Im Januar 1948 habe ich am Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mitgearbeitet. Mit meinem toten und einem lebenden Bein. Ich verliere die Orientierung nicht. Ich bin Flieger. Ich schiebe mein Kind durch den kühlen Grund.